Erster, jeder Mensch glaubt, Jesus ist der Christus. Dieser Mensch gehört zu Gott. Wer den Vater liebt, liebt auch seine Kinder. Zweiter, wir lieben die Kinder Gottes. Das merken wir, wenn wir Gott lieben und seine Regeln halten. Dritter, Gott lieben bedeutet, wir halten seine Regeln. Seine Regeln sind nicht schwer für uns. Vierter, jedes Kind von Gott besiegt die Welt. Unser Glaube ist der Sieg über die Welt. Fünfter, wer besiegt die Welt? Nur der Mensch, der glaubt, Jesus ist der Sohn von Gott. Sechster, Jesus Christus kam durch Wasser und Blut. Er kam mit Wasser und mit Blut. Der Geist sagt, das ist wahr. Siebter, es gibt drei Zeugen. Achter, der Geist, das Wasser und das Blut sagen das Gleiche. Diese drei Zeugen passen zusammen. Neunter, wir glauben den Aussagen von Menschen. Aber die Aussage von Gott ist viel wichtiger. Gott sprach über seinen Sohn. Zehnter, wer an den Sohn Gottes glaubt, kennt die Wahrheit. Wer Gott nicht glaubt, nennt Gott einen Lügner. Elfter, das ist die Nachricht, Gott gab uns das ewige Leben. Dieses Leben ist in seinem Sohn. Zwölfter, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dreizehnter, ich schreibe euch das, damit ihr es wisst. Ihr glaubt an Jesus. Deshalb habt ihr ewiges Leben. Vierzehnter, wir sind sicher bei Gott. Wenn wir ihn um etwas bitten, hört er uns. Wir fragen nach seinem Willen. Fünfzehnter, wir wissen, er hört uns zu. Deshalb wissen wir auch, er gibt uns, was wir erbitten. Sechzehnter, siehst du einen Bruder sündigen? Wenn die Sünde nicht zum Tod führt, dann bete für ihn. Gott gibt ihm Leben. Siebzehnter, alles Unrecht ist Sünde. Aber nicht jede Sünde führt zum Tod. Achtzehnter, wir wissen, ein Kind von Gott sündigt nicht weiter. Der Sohn von Gott beschützt es. Das Böse schadet ihm nicht. Neunzehnter, wir wissen, wir gehören zu Gott. Aber die ganze Welt gehört zum Bösen. Zwanzigster, der Sohn von Gott kam zu uns. Er gab uns Verstand. Jetzt kennen wir den wahren Gott. Wir sind in Jesus Christus. 21. Liebe Kinder, hütet euch vor falschen Göttern.